Die Wende im 20. Jahrhundert war ein Wendepunkt in der Geschichte der modernen Musik. Vielen begann die Maßlosigkeit der Romantik unerträglich zu werden und es gab Komponisten, die das Gefühl hatten, unser Weg führe ins Uferlose, es sei denn, wir brechen mit dem 19. Jahrhundert. Unschätzbare Hilfe kam diesem Wandel, dieser Verjüngung, von einer Art Bauernmusik, die bislang unbekannt war. Das schrieb der Komponist Béla Bartók 1921. Hören Sie in der folgenden Stunde im Anschluss an das Hörspiel »Die Pforten des Paradieses«. Karl Lippegaus stellt Ihnen die ungarische Folksängerin Marta Sebastian vor. Yeah. Neue Folkmusik aus Ungarn mit E-Bass, Nai-Flöte und indisch phrasierter Violine. Devojko Mome, ein traditionelles Lied, arrangiert von dem Musiker Nikola Parov, erschienen auf Marta Sebastians Album Kismet. Béla Bartók, 1921. Die eigentliche Bauernmusik zeigt in ihren Formen eine recht verschiedenartige Vollkommenheit. Erstaunlich, dass sie trotz ihrer eindringlichen Kraft ganz frei von Sentimentalität und überflüssigen Ornamenten ist. Einfach, häufig auch rau, aber niemals dumm, bildet sie den idealen Ausgangspunkt für eine musikalische Wiedergeburt. Marta Sebastians Mutter war Musiklehrerin und hatte bei dem großen ungarischen Komponisten und Musikethnologen Zoltán Kodály studiert. Von klein auf war ihre Tochter Marta von Musik umgeben. Kodályis Freund und Weggefährte Béla Bartók sagte einmal, es sei unmöglich, im reinen ungarischen Volksliedstil zu singen, ohne in einem Dorf geboren und aufgewachsen zu sein. Marta Sebastian erwies sich jedoch als Ausnahme von dieser Regel. Sie hat sich im Lauf ihrer langen weltweiten Karriere ein immenses Repertoire angeeignet, traditionelle Melodien aus Ungarn und Transsilvanien, und sie hat bewiesen, dass sie über ein einzigartiges Talent verfügt. Aus Anlass der Veröffentlichung ihres neuesten Albums »I can see the gates of heaven« widmen wir ihr und ihrer Musik diese Stunde im Deutschlandfunk. Thank you. Ich bin über Berge gewandert und durch Täler. Sie hörten zwei Lieder aus der Volksliedersammlung Bela Bartoks. Beide haben überlebt in den Traditionen der moldawischen Chango, Ungarn. Martha Sebastian erzählt, diese Lieder stammen aus meiner ersten Volksliedsammlung, den Erfahrungen vor Ort. Ich bin besonders der Ethnografin Susanne Erdeli dankbar, dass die schöne Melodie von Marias Wiegenlied Teil meines Repertoires wurde. Ich trage dieses Lied überall mit mir herum, seit ich es ihr zuliebe zum ersten Mal sang, bei einer Konferenz, die ich als Schulkind besuchte, als ich noch feucht hinter den Ohren war. Übrigens, der Filmregisseur Costa Gavras verliebte sich in meine Version dieses Liedes und verwendet sie in seinem Film Music Box. Im Text hieß es: Wenn ich durch die Tür gehe und zum Himmel aufschaue, erblicke ich die Pforten des Paradieses. Und durch die Tür zum Himmel sehe ich einen kleinen runden Tisch. Und auf dem Tisch steht eine Wiege. Die Jungfrau Maria steht daneben. Sie bewegt die Wiege mit ihrem Fuß. Und manchmal singt sie: Schlaf ein, Lamm Gottes, die Liebe hat dich in diese Welt gebracht. Fényes kert halmát terem. szívem targa, mint az élet. Ott az apa és anya hét gyerekkel élhet. Die Wolken fegen über das Land Somogi. Ich habe viel nachgedacht über mein Schicksal. Schon früher tat ich das. Eure Majestät hat unser Schicksal vorgezeichnet. Ich habe nachgedacht über unsere Vorfahren und über all die Exilanten auf dieser Erde. Martha Sebastian aus ihrem neuen Album »Die Pforten des Paradieses« »I can see the gates of heaven«. Dieses Lied »Heritage«, »Erbe«, zeigte die Ähnlichkeiten zwischen der Musik Ungarns und der angrenzenden Nachbarländer. Es enthielt den Obertongesang Zentralasiens und verbindet ihn mit einem Schäferlied aus Ungarn. Martha sagt, durch meine Eltern habe ich mich verliebt in die Melodien der Cheremis. Dann, als ich zur Schule ging, lauschte ich der Liedersammlung von Dr. Laszlo Vika. So fanden einige dieser Melodien Einlass in mein Repertoire. Kein Tag vergeht, an dem ich sie nicht leise vor mich hinsumme. Ich fühle wirklich, das ist unser Erbe. Und die Progression in den Melodien symbolisiert das so sehr, als würden sie den Pfad unserer Vorfahren beschreiben. Azt gondolja, a szálfára nyat írna, de én azt megcsalakszám, hogy kell nektis felállítani. Den Kummer vertreiben nannte Martha Sebastian dieses Lied aus ihrem neuen Album I Can See the Gates of Heaven. Das waren Lieder und Tänze aus Traditionen, die noch immer lebendig sind bei den Shango Ungarns. Archaische Melodien, die in anderen Teilen Europas längst in Vergessenheit geraten sind. Sie finden sich dort noch immer im lebendigen Brauchtum. Die typischen Instrumente sind verschiedene Sorten von Holzflöten, der Dudelsack und die Korbosch, eine besondere Flötenart in Ungarn. Für die drei Musiker der Gruppe um Martha Sebastian verkörpern diese Melodien lebhafte Erinnerungen an das Volk der Shango. Ihren archaischen Dialekt heute zu erleben im 21. Jahrhundert sei wie eine Reise zurück in die Zeit und zu wunderbaren menschlichen Erfahrungen. Martha Sebastian sagt, besonders die Folksängerin Anna Jano aus einem Dorf namens Leshpet in Moldawien habe sie für immer geprägt. Ein Zitat aus dem eben gehörten Lied: Wenn auch du, Laci, Geige spielen würdest, könnte ich mir eine hübsche Blauäugige suchen. Ich würde elegant mit ihr herumspazieren und die anderen würden uns verbittert nachschauen, mein Engel. Die Königin der Kneipe sucht nur Ärger. Sie denkt, sie sei 100 Goldstücke wert. Aber was ich machen werde, ich werde dich hier lassen, mein Engel. Meine klirrenden Sporen lassen meinen Ärger verfliegen, mein Engel. Love. csak hetős faszon, az napon csak tudod felesége, tudod felesége. Hetős faszon, az napon csak, hetős faszon, az napon csak tudod felesége, tudod felesége. Deutschlandfunk, die Pforten des Paradieses. Wir stellen Ihnen die ungarische Folksängerin Marta Sebastian vor, die hier ein Medley unter dem Titel »Die mutigen Ritter« sang. Das hatte einen historischen Hintergrund. Die türkischen Besatzer konnten nur durch vereinte europäische Kräfte vertrieben werden. Buda, das heutige Budapest, wurde 1686 von einer vereinten Armee aus Deutschen, Italienern und Spaniern zurückerobert. Aber die Österreicher betrachteten Ungarn auch danach weiterhin als von ihnen mit dem Schwert erobertes Land. Der Kampf gegen die Türken und das Streben nach Freiheit der Ungarn wendete sich in der Folge gegen die Österreicher. Ich zitiere noch einmal Béla Bartók. Das, was man in Ungarn Zigeunermusik nennt, ist keine Zigeunermusik, sondern ungarische Musik. Es ist nicht alte Volksmusik, sondern eine verhältnismäßig neue Art ungarischer Unterhaltungsmusik. Für Marta Sebastian und ihre Freunde von der Gruppe Musikas wurde Bartók mit seinem Zurück zu den Quellen enorm wichtig. Für ihn war das Studium der Volksmusik von unschätzbarem Wert. Bartók schrieb, das Studium all dieser Bauernmusik war deshalb von entscheidender Bedeutung für mich, weil sie mich auf die Möglichkeit einer vollständigen Emanzipation von der Alleinherrschaft des bisherigen Dur-Moll-Systems brachte. Denn der weitaus überwiegende und gerade wertvolle Teil des Melodienschatzes ist in den alten Kirchentonarten respektive in altgriechischen und gewissen noch primitiveren Tonarten gehalten. Es hat sich erwiesen, dass die alten, in unserer Kunstmusik nicht mehr gebrauchten Tonleitern ihre Lebensfähigkeit durchaus nicht verloren haben. Hören Sie jetzt aus Marta Sebastians Album Apokrypha ein Frühlingslied. Oh, Tovas, Tovas, Frühling, Frühling, zerbrechlicher Frühling, du erneuerst das Gras und die Bäume, aber mich machst du nur traurig. Der Frühling ist schön, aber der Sommer ist noch schöner. Wie schön sind die Paare anzuschauen, die sich zusammenfinden. Ich dachte, es würde regnen, aber es sind meine Augen, die sich mit Tränen füllen. Sie sind wie eine dichte Wolke und der Regen prasselt auf mich herab. Die Winde heulen um mich herum, wenn ich dich liebe, meine Blume, aber sie heulen auch, wenn ich dich vergessen muss. Komm, lass uns Frieden schließen, lass uns einander vergeben. Leute wie wir waren immer schon so. Sie haben sich immer alle vergeben. Thank you. Sie hörten ein Lied aus Transsilvanien, das gewöhnlich bei Anbruch des Tages erklingt, wenn die Tänze dem Ende entgegengehen. Oft folgen die Musiker den singenden jungen Menschen die Straße herunter auf dem Weg nach Hause. Das Arrangement schrieb der Bratschist von Musikas, Peter Ehry. Kummer steigt in meinem Herzen auf. Ich zerbreche unter dem Gewicht des verdüsterten Himmels. Mehr Kummer kann ich nicht ertragen, sonst würde mein Herz auseinanderbrechen. Dieses Herz ist nicht aus Stein und auch nicht so weich wie Wachs. Selbst ein Herz aus Stein kann zerbrechen und das weiche Herz wird schmelzen und zerfließen wie heißer Kerzenwachs. Meine Mutter sagte mir das vor langer Zeit, aber ich habe dem nie Aufmerksamkeit geschenkt. Jetzt wünschte ich mir, ich könnte wieder ihrer Stimme lauschen, während mir die Tränen die Backen hinunterrinnen. Sie fließen in meinen Schoß und benetzen den Boden. Sie fließen in meinen trauernden Busen. Sie rinnen mir aus den Augen, wie die Regenströme durch die Straßen fließen. Béla Bartók fand immer, dass er die besten Resultate erzielte, wenn er die Frauen zum Singen bringen konnte. Sie können im Allgemeinen mehr und sie sind verlässlicher als die Männer, fand er. Einige kostbare Aufnahmen entstanden in Budapest für den ungarischen Rundfunk und wurden später für die Nachwelt auf Grammophonplatten dokumentiert. Das geschah jedoch nur nach langer Überredungskunst. Diese sogenannten Patria-Platten konnten ab 1939 in Plattenläden gekauft werden. Die neue Platte von Marta Sebastian heißt »I can see the gates of heaven« und so hieß auch diese Sendung über die ungarische Sängerin »Die Pforten des Paradieses«, zusammengestellt von Karl Lippegaus. Hören Sie jetzt noch ein Abschiedslied für eine Braut aus Transsilvanien.